Im Zentrum der Kritik des Situationisten stand eben nicht nur, wie bei den meisten linken Gruppierungen ihrer Zeit, nicht nur die Kritik der Lohnarbeit bzw. die entfremdeten Formen der Arbeit und nicht nur die durch Arbeiterkämpfe dem Kapital abgetrotzte Arbeitszeitverkürzungen bzw. Lohnerhöhungen und so weiter, sondern ebenfalls die warenförmig organisierte sogenannte Freizeit. Gegen die parteipolitischen Organisationen organisierten Linken, wie zum Beispiel die französische KP oder die französischen Trotzkisten und ihrer Konzeption von sozialer Gerechtigkeit als bloßer Umverteilung, setzten die Situationisten auf die systemsprengende Kraft radikaler Bedürfnisse, Bedürfnisse aus Leidenschaft, die zwar gleichzeitig mit der Produktivkraftentwicklung wachsen, aber die, wie Marx das auch nennt, enorme Bedürfnisse werden, die immer wieder an die Grenzen der Warenförmigkeit stoßen und darüber hinaus schießen und dann wieder von der Warenförmigkeit eingefangen werden und da wieder reduziert werden. Und darüber hinausgeschossenen Momente, die immer wieder eingefangen werden von der spektakulären Warenproduktion, die werden nach der Theorie von Situationisten in das gesellschaftliche Unbewusste zurückgedrängt. Und die Situationisten setzen auf die Mobilisierung dieser sogenannten radikalen Bedürfnisse, die sie auch Begierden nennen, die sie aus diesem gesellschaftlichen Unbewussten herausholen wollen. Und dabei gilt es, eine Vorstellungskraft davon zu entwickeln, was man aus der unserer technischen Gesellschaft eigentlich so alles machen kann. Also es gilt, die objektiven Möglichkeiten herauszufinden. Das ist eine Forschungsarbeit, Experimentieren mit bestimmten kulturellen Formen, mit bestimmten angetroffenen Gegenständlichkeitsformen und so weiter. Und es gilt deshalb, die kulturellen und technischen Möglichkeiten entgegen ihrer in dieser Gesellschaft herbeigeführten Realisationen aufzuzeigen. Also was alles möglich ist, was aber eben nicht realisiert wird und was aufgrund der Warenförmigkeit und der Begrenztheit dieser Warenform und der Begrenztheit des Privatproduzierens und des privaten Eigentums, der privaten Eigentumsverhältnisse, was auf der Begrenztheit dieser gesamten gesellschaftlichen Verhältnisse eben nicht realisiert wird. Durch die Entwicklung eben der Produktivkräfte und den daran gebundenen objektiven Möglichkeiten, aber gleichzeitig gilt es auch nicht zu vergessen, die Destruktivkräfte, die damit verbunden sind, schreiben sich vermehrt diese radikalen Bedürfnisse ins gesellschaftliche Unbewusste ein. In Bezug auf die Destruktivkräfte haben allerdings die Situationisten eine Position, dass das Nachjammern über verlorene Möglichkeiten, dass es eigentlich nichts bringt, sondern dass es gilt, im Hier und Jetzt die objektiven Möglichkeiten hin zu einer revolutionären Umgestaltung der Gesellschaft herauszukitzeln. Wobei dennoch die Reflexion auf die Historie, auf die verschütteten Möglichkeiten und so weiter erhellend sein kann in Bezug auf bestimmte Revolutionsvorstellungen, also bestimmte Fallstricke, in die man eben nicht treten soll. Also es gilt jetzt nicht, die Geschichtlichkeit jetzt da über Bord zu werfen.